Konjunktur artillerie. Wir sind der Geist der neuen Zeit. Wir Konjunktur artillerie. Wir sind der Geist der neuen Zeit. Wir von der Sturmartillerie.